Antenne Münster am Nachmittag. Am Freitagnachmittag mit Marze Kamps. Hallo zusammen. Ist meine Hand eine Faust, machst du sie wieder auf und legst die deine in meine. Du flüsterst Sätze mit Bedacht durch all den Lärm, als ob sie mein Sextant und Kompass wären. Applaus, Applaus für deine Worte, mein Herz geht auf, wenn du lachst. Applaus, Applaus für deine Art, mich zu begeistern. Hör niemals damit auf. Ich wünsch mir so sehr, du hörst niemals damit auf. Ist meine Erde eine Scheibe, machst du sie wieder rund, zeigst mir auf leise Art und Weise, was Weitsicht heißt. Will ich mal wieder mit dem Kopf durch die Wand, legst du mir Helm und Hammer in die Hand. Applaus, Applaus für deine Worte, mein Herz geht auf, wenn du lachst. Applaus, Applaus für deine Art, mich zu begeistern. Hör niemals damit auf. Ich wünsch mir so sehr, du hörst niemals damit auf. Mal der Uhrenvergleich hier bei Antenne Münster. Es ist jetzt 17:07:03. Das heißt, noch eine Stunde und 53 Minuten, dann schwingt Oberbürgermeister Markus Lewe den Hammer. Ja, dann haut er ordentlich einen auf den Hahn, auf den Zapfhahn in einem Bierfass. Denn um 19 Uhr ist Anzapfen für Münsters sechste Jahreszeit. Hinter dem Jofel im großen Festzelt beginnt das Oktoberfest in Münster und das Zelt wird aus allen Nähten platzen, das ist schon mal klar. Einlass ist gleich um 18 Uhr, ist schon alles ratzifatzi ausverkauft. Wer oder wie sich der OB dann beim Anzapfen geschlagen hat, das hören Sie morgen Vormittag hier bei Antenne Münster mit Franziska Frank nach 9. Kulthits und das Beste von heute. Antenne Münster, der beste Mix. Der beste Mix. Jetzt mit noch mehr Abwechslung. And I wanna see you cry. I wanna feel your body. And I wanna get closer. Gotta rescue me. Rescue me. Rescue me. Let me have a good time. And I wanna see you laughing. And I wanna feel right. I wanna get inside you. And I wanna feel pain. You gotta rescue me. Rescue me. Rescue me. Let me have a good time. And I wanna feel you moving. And I wanna feel good. I wanna feel your love. Lady, you're amazing, let's grow. Lady, you're good time. And I wanna be loved and I wanna be high. I wanna feel you touch me and I wanna hear you sigh. You gotta rescue me, rescue me. Just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Give yourself prudence and love your friends. Subway can rejoice your truth. In the religion of the insecure, I must be myself, respect my youth. A different love is not a sin. Believe capital H. Don't be a drag, just be a queen. Whether you're broke or evergreen, your black, white, beige, Chola descent, your Lebanese, your Orient. Whether life's disabilities left you outcast or leader teased, rejoice and love yourself today, cause baby, you were born this no way. No matter gay, straight or bi, lesbian, transgender life, I'm on the right track, baby, I was born to survive. No matter black, white, or beige, Chola, I was born this way, yeah. Oh, there ain't no world. Börse aktuell. Tipps, Trends und Infos mit den Börsenprofis aus dem Private Banking der Sparkasse Münsterland Ost. Die Börse biegt langsam in Richtung Wochenende. Ein zentrales Thema an den Finanzmärkten war aber wohl wieder der Haushaltsstreit in den USA. Oder, Dieter Schopphus? Ja, das ist sicherlich das zentrale Thema. Es kommen aber noch einige zu. Die Verhandlungen um eine neue Regierungskoalition in Berlin, das Gezerre um den weiteren Fed-Kurs hinsichtlich ihrer Geldpolitik und natürlich auch die politische Krise in Italien. Und so ist vorsichtiges Abwarten angesagt. Der DAX liegt im Augenblick 0,2% im Minus bei 8.643 Punkten. Schauen wir kurz auf US-Dollar und Euro. Wie sieht's da aus? Ja, der US-Dollar bleibt heute in der Defensive und verliert 0,4% zu einem Korb aus 6 Währungen. Damit hält sich die US-Währung nahe eines 7-Wochen-Tiefs. Der Euro steigt im Gegenzug auf 1,3554. Aber die Börse macht ja jetzt erstmal Wochenende. Schauen wir deswegen auf die kommende Woche. Womit rechnen Sie da? Eigentlich sprechen die Rahmenbedingungen für weitere Kursgewinne. Die Konjunktur nimmt sowohl in den USA als auch in Europa Fahrt auf. Und von der anstehenden Berichtssaison werden ebenfalls positive Impulse erwartet. Börse aktuell. Wir tun unser Bestes für Ihr Geld. Ihre Sparkasse Münsterland Ost. Jetzt. Neu bei uns. Johannes Oerding. Nichts geht mehr. Antenne Münster, der beste Mix. Ich hab erstmal so getan, als ob es nicht interessiert. Doch schon beim zweiten traurigen Lied hab ich kapituliert. Ich bin raus unter Leute, hab andere Augen angelacht. Bin in Kneipen ertrunken, weil ein Mann das halt so macht. Ich wollte so viel nachholen, hab die anderen beneidet. All diese freien Typen mit ihren freien Geistern. Sitz zwischen vollen Aschenbechern in meinem viel zu großen Zimmer. All die SMS, die Fotos, die heile Welt liegt in Trümmern. Nichts geht mehr. Nichts geht mehr. Mit irgendwelchen Spacken, die dir sagen, was du haben willst und über deine Witze lachen. Oh, oh, oh. Und ich rede mir ein, dass ich dich nicht mehr vermisst. Dabei ist mir längst klar, dass das nur ein Alibi ist. Und es nervt mich total, dass ich nicht nochmal gekämpft hab. Nur weil mein Stolz diese Option nicht gekannt hat. Nochmal alles setzen, wenn du jetzt hier wärst. Aber diesmal auf dich doch, nichts geht mehr. Nichts geht mehr. Nichts geht mehr. We'll be right back. aus Irland und Pride in the Name of Love. Ein Kulthit, der Kulthit einer Band, die wirklich jede Menge Kulthits vom Stapel gelassen hat. Ein Titel für die echte Ewigkeit. Sie hören Antenne Münster am Nachmittag mit Marze Kamps. Und wenn es nach der Landesregierung geht, dann soll die Umgehungsstraße hier bei uns in Münster bis zur Wollbecker Straße ausgebaut werden. Und die B54 Richtung Steinfurt soll 4 Spuren bekommen. Landesverkehrsminister Groschig will da jetzt Gas geben über den Bundesverkehrswegeplan. Die Hintergründe, das Wichtigste vom Tag. Stefan Feldhof fasst es für Sie zusammen im Antenne Münster Tagesrückblick um 5:30. Entdecken Sie die neuesten Fashion-Trends. Brandneue Top-Marken wie Revival London, Lipsy, Skunk Funk und viele mehr. Jetzt bei Karstadt in Münster. Eine Brille ist immer ein bisschen lästig, oder? Ständig die Putzerei. Nee, ich vertrage ja keine Kontaktlinsen. Gut sehen, ohne Brille und Kontaktlinsen? Antworten auf Ihre Fragen gibt die Augenklinik Ahaus am Dienstag, den 1. Oktober um 20 Uhr im Parkhotel Schloss Hohenfeld in Münster. Jetzt anmelden zum Infoabend unter www.augenklinik.de. Jetzt Sonntag. Die Handorfer Kaufmannsgilde lädt ein. Zum traditionellen Handorfer Herbst. Das Familienerlebnis. Musik, Kinderflohmarkt, Kleinkunst, leckere Spezialitäten und Einkaufsspaß bis 18 Uhr. Jetzt Sonntag auf dem Handorfer Herbst. So, schnell noch die Pumps anziehen. Abendkleid, Goldohrringe. Okay. Schatz, wir können rüber in Kleinmanns Heizungskeller gehen. Erleben Sie die größte Holzpellet-Heizungsausstellung der Welt. In 700 Privathaushalten und bei vielen Fachhändlern. Vom 28. September bis zum 6. Oktober. Überall in NRW. Alle Infos unter aktion-holzpellets.de. Viel Spaß auf dem Handorfer Herbst wünscht Ihr Winfried Kramer, Sanitär und Heizung. Erleben Sie Ihre neue Galeria Kaufhof Münster nach Umbau. Freuen Sie sich über mehr Einkaufserlebnis, viele neue Marken, tolle Angebote und Aktionen im ganzen Haus. Mehr Inspiration, mehr Galeria. Heute bis 21 Uhr in Ihrer neuen Galeria Kaufhof Münster. Ich freue mich drauf. My whole life, waiting for the right time to tell you how I feel. And though I try to tell you that I need you, here I am without you. I feel so lost, but what can I do? 'Cause I know this love seems real, but I don't know how to feel. We say goodbye in the pouring. 17:30 Uhr. Antenne Münster. Nachrichten. Der Tag in Münster. Mit Stefan Feldhof. Guten Abend. Das Wetter sonnig und trocken bei Temperaturen bis 17 Grad. Polizei hat noch keine Spur zu Autobrandstiftern. FMO bleibt zu möglicher Konkurrenz gelassen. Münster kommt im Hinblick auf brennende Fahrzeuge nicht zur Ruhe. In der vergangenen Nacht standen schon wieder zwei Autos in Flammen, diesmal im Bereich der Grevener Straße. Die Polizei setzte sogar einen Hubschrauber ein, jedoch ohne Erfolg. Seit März hält die Serie der Brandstiftungen an. Seitdem haben 27 Autos und zwei Motorräder gebrannt. Vor einer Woche wurde sogar Müll in zwei Hauseingängen angezündet. Bisher gibt es noch keine konkrete Spur zu dem oder den Tätern. Der geplante Regionalflughafen in Twente-Enschede hat heute für Gesprächsstoff gesorgt. Ein privater Großinvestor will den Flughafen in den nächsten Jahren aufbauen. Per Vertrag wurde besiegelt, dass er 60 Millionen Euro investieren will. Die aktuelle Entwicklung am möglichen Konkurrenzflughafen des FMO hat allerdings keinen Sturm der Entrüstung ausgelöst. FMO-Chef Gerd Stöver zweifelt noch daran, ob der Investor langfristig in einen Airport investieren werde, der dauerhaft weniger als 1 Million Passagiere pro Jahr befördern werde. Er konzentriert sich mehr auf die Entwicklung des eigenen Flughafens. Und da wurde heute bekannt, dass die Gesellschaft TUI im nächsten Sommer 30% mehr Flüge ab dem FMO ans Mittelmeer und zu den Kanarischen Inseln anbieten möchte. Anja Bruckner, Antenne Münster, Nachrichten. Landesverkehrsminister Michael Groschek hat zwei für Münster wichtige Maßnahmen zum Bundesverkehrswegeplan gemeldet. Damit wird der vordringliche Bedarf in Berlin bekräftigt. Es geht um den weiteren Ausbau der Umgehungsstraße bis zur Wolbecker Straße und die Verlängerung bis zum Schifffahrter Damm. Als neue Maßnahme ist ein Ausbau der B54 in Richtung Steinfurt vorgesehen. Nach den Plänen des Landes soll die Strecke vierspurig werden. Münster gehört auch in diesem Jahr zu den recyclingpapierfreundlichsten Städten Deutschlands. Im bundesweiten Vergleich hat die Stadtverwaltung unter 90 Teilnehmern Platz 3 erreicht, eine Verbesserung um 3 Plätze gegenüber dem letzten Wettbewerb. Die gute Platzierung hängt damit zusammen, dass die Verwaltung zu 100% auf Recyclingpapier setzt. Dadurch werden jährlich unter anderem 6,5 Millionen Liter Wasser und über 35.000 Kilogramm Kohlendioxid gespart. Nachrichten für Münster, immer zur halben Stunde. Das Antenne Münster Wetter ist wirklich Bilderbuch. Herbstwetter, ganz viel Sonnenschein, blauer Himmel, tagsüber kaum eine Wolke. Ein echter Traum bis 17 Grad. Nur die andere Seite der Medaille, abends und in der Nacht, da wird es dann doch ziemlich kalt. Das sind so Temperaturen 4, 5 Grad mit 7 Grad. Höchstens starten wir in die kommenden Tage. Aber auf jeden Fall haben wir ein schönes Wochenende und es startet auch mit wunderbarem Herbstwetter die neue Woche. Aktuell noch 15 Grad in Mariendorf, 15 Grad auch in Amelsbüren. Das Antenne Münster Wetter, präsentiert vom Online-Privatkredit der PSD Bank Westfalen-Lippe. www.psd-wl.de. Der Antenne Münster Verkehr. Wir bringen Sie zuverlässig an Ihr Ziel. Autobahn 1, Osnabrück Richtung Münster zwischen Greven und Münster Nord. 10 Kilometer Stau. Nach einem Unfall ist weiterhin der linke Fahrstreifen blockiert. Und dann A1, diesmal Münster Richtung Osnabrück. Die Gegenrichtung zwischen Münster Nord und Greven. 3 Kilometer stockender Verkehr wegen einer Baustelle. Die neuesten Blitzer nur bei Antenne Münster. Geblitzt wird an der Warendorfer Straße auswärts beim Gartencenter in Handorf. Sehen Sie weitere Blitzer, sagen Sie bitte nochmal schnell hier Bescheid. Münster 28 95 40. Vielen Dank. Antenne Münster am Nachmittag. Beim SPD-Parteikonvent in Berlin könnten heute Abend wichtige Weichen für eine künftige Regierung gestellt werden. Die Sozialdemokraten wollen ja festlegen, wie es mit einer großen Koalition aussehen kann. Oder eben, wie es nicht aussehen kann. Parteichef Sigmar Gabriel hat ein paar Vorschläge vorbereitet. Wir reden gleich nochmal genauer darüber hier bei Antenne Münster am Nachmittag mit Matze Kamp. Take your top down slowly, I wanna see inside.

Das war mit Abstand die schlimmste Woche, die ich in meinem Leben je hatte. Ich weiß nicht, ob ich aufstehen soll, ich hab keinen Plan, was ich mache. Irgendwie ist alles scheiße, ich war noch nie so weit am Boden. Denn ich weiß, mein ganzes Geld ist weg und meine Frau hat mich betrogen. Whatever. Wir beide packen das, ich hab dich, du hast mich. Und hat irgendjemand von uns beiden sich mal verpisst? War das sicher wegen Geld oder irgendeiner Chick? Ich bin nicht frei, frei und steh wieder auf. Ich bin allein und schrei, es geht wieder raus. Spring in die Knife, fly und geh wieder raus. Und Zeitlupe in den Club, es hat ewig gebraucht. Doch es ist Samstagnacht, ich werd langsam wach und bezahl die erste Runde mit nem Handschlagpass. Was geht ab? Crow, guck mal, das ist meine Welt. Meine Hobbys sind Schubsen oder Beine stellen. Nein, ich komme noch nicht heim. Denn wir feiern durch die Nacht, bis die Sonne wieder scheint. Yeah. Bye, bye. Was war das alles früher? So ein bisschen einfach, ne? Man hatte so einen Zettel, hier mal eben aufklappen, so. Da stand dann drauf, du, willst du mit mir gehen? Ankreuzen dann? Ja? Nein? Vielleicht? Ja, damals auf dem Schulhof, andere Zeiten, andere Sitten. Jetzt ist eine Partnersuche deutlich schwerer, vor allem, wenn man Union heißt. CDU und CSU sind ja immer noch auf der Suche nach einem Koalitionspartner für ihre Regierung. Die SPD kreuzt auf die Frage, willst du mit mir gehen? Höchstens vielleicht an. Anja Bruckner aus der Antenne Münster Redaktion. Gleich um 18 Uhr treffen sich 200 SPD-Abgeordnete zum Konvent, zum kleinen Parteitag. Wird es danach eine eindeutigere Antwort geben? Ja, ist unwahrscheinlich. Viele aus der Parteibasis, die sind ja von der Idee einer großen Koalition nur wenig begeistert. Sie befürchten ja, dass die Partei da einfach zu viele Kompromisse machen müsste. Und deswegen wird Parteichef Sigmar Gabriel der Basis heute Abend auch erstmal nur Sondierungsgespräche vorschlagen. Das heißt, die SPD soll mal so ein bisschen ausloten, welche Zugeständnisse die Union denn machen würde, wenn es zu einer großen Koalition käme. Also ob es dann eine Koalition geben wird, soll die Basis entscheiden. Die SPD-Spitze will dazu alle Parteimitglieder befragen. Mit welchen Zugeständnissen müsste die Union denn so mal um die Ecke kommen, um die SPD-Basis zu überzeugen? Ja, da wären wir wieder auf dem Bild vom Schulhof in der Politik. Da wird dann nicht nur mit Fußballbildchen gefeilscht, sondern eben um Ministerposten. So nach dem Motto, ja, wenn ihr jetzt von der Union die Kanzlerin stellt, dann müssen wir von der SPD aber mindestens den Finanzminister und den Außenminister bekommen. Und vor allem natürlich müsste die Union der SPD auch inhaltlich entgegenkommen, damit die SPD eben das Gefühl hat, wirklich ihre Politik zu machen und nicht nur der Kofferträger für die Union zu sein. Gleich um 6 treffen sich 200 SPD-Politiker zum kleinen Parteitag der Sozialdemokraten zum Konvent, um über eine mögliche Koalition mit der Union zu beraten. Die Ergebnisse des Treffens hören Sie natürlich hier bei uns bei Antenne Münster. Einen kleinen Ausblick hatte Anja Bruckner aus der Antenne Münster Redaktion. Vielen Dank. Das war der Nachmittag hier bei Antenne Münster. Gleich im Wochenende beschäftigt sich David Mannheims unter anderem mit den Gastarbeitern in Katar, die ja unter schrecklichen Bedingungen die neuen WM-Stadien bauen sollen. Mein Name ist Marze Kamps. Ich wünsche Ihnen ein wunderbares Wochenende. Bei den Wetteraussichten sollte das eigentlich kein Problem sein. Tschüss. Kulthits und das Beste von heute. Neu bei uns. Placebo. Too many friends. Antenne Münster, der beste Mix. My computer thinks I'm gay. I threw that piece of junk away. On the Champs-Élysées, as I was walking home. This is my last communique. Down the superhighway. All that I have left to say in a single tome. I got too many friends, too many people that I'll never meet and I'll never be there for. I'll never be there for, 'cause I'll never be there. If I could give it all away, Samstag bei Lidl. Da kostet Bellarom Kaffee, Crema oder Espresso, ganze Bohnen, der 1-Kilo-Beutel nur 6,99 Euro. Und helle Trauben, Klasse 1, das Kilo, nur 1,49 Euro. Falls Sie es nicht glauben können, noch einmal. Bellarom Kaffee, ganze Bohnen, 1 Euro billiger für nur 6,99 Euro. Und helle Trauben für nur 1,49 Euro. Nur beim Supersamstag. Nur beim Original. Und nur bei Lidl. Lidl lohnt sich. Der beste Tag für einen Tag Urlaub ist immer der Freitag. Der beste Tag für das erste Date ist der Samstag. Der beste Tag, seinen Traumwagen zu kaufen, ist Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Samstag. Die Audi Gebrauchtwagenwoche mit dem attraktiven 1,9% Sonderfinanzierungsangebot der Audi Bank. Nur vom 23. bis 28. September. Mehr Beispiele für beeindruckende Angebote und Konditionen sowie die praktische Audi Fahrzeugbörsen-App gibt's unter audi.de/Gebrauchtwagenwoche und bei Ihrem teilnehmenden Audi-Partner. Endlich eine Versicherung, die uns wirklich berät. Und bei der wir gewinnen. Die alle unsere Fahrzeuge günstig versichert. Und was gewinnen. Und die uns im Urlaub perfekt absichert. Und endlich was gewinnen. Die Beratungswochen der ADAC-Versicherungen rund um Auto, Gesundheit und Reise. Jetzt vorbeikommen oder einfach anrufen und ein BMW Cabrio gewinnen. Beim ADAC in Ihrer Nähe. Infos auf adac.de/Beratungswochen. Unsere Beratung. Ihr Gewinn. Stell dir vor, ich wäre vorhin aus Versehen beinahe schwarz gefahren. Echt? Ich habe mein Ticket immer dabei. Gibt's im Abo bei der Bahn. Nie mehr Ticketkauf vergessen und bis zu 25% sparen. Jetzt Abo abschließen und Prämie sichern. In allen DB-Reisezentren sofort zum Mitnehmen oder unter bahn.de/abo-offensive. Die Bahn macht mobil. Philips und Sky gehen in die Verlängerung. Jetzt noch bis 31.10. einen Philips Smart TV mit Ambilight kaufen und ein Jahr das Sky-Weltpaket genießen. Als Extra gibt es alle Premium-Pakete von Sky, inklusive packendem Spitzenfußball in HD bis zu 3 Monate on top. Alle Infos und Teilnahmebedingungen auf philips.de/TV-Promotion. Netto-Marken-Discount präsentiert die Samstagskracher. Alles andere als alltäglich. Nur morgen mit Funny Frisch Chips Frisch, 175 Gramm für nur 95 Cent. Und Duplo oder Kinderriegel, 364 bis 420 Gramm für nur 2,49 Euro. Einfach besser. Netto, einfach besser. Exklusiv und nur 2013. Der Viano Winter. Freuen Sie sich auf Viano Schneeflocken, streng limitierte Viano Eiszapfen und tolle Viano Schneemänner. Nur bis zum 31. Dezember und nur in Deutschland. Der Mercedes-Benz Viano, offizieller Partner des Winters 2013. Entscheiden Sie sich bis zum 31. Dezember für unsere Editionsmodelle zum einmaligen Vorteilspreis und wir schenken Ihnen einen Satz Winterkompletträder auf 17 Zoll Alufelgen. Alle Infos bei Ihrem Mercedes-Benz-Partner oder unter mercedes-benz.de. Air France. Wenn Sie jetzt in Paris wären, was würden Sie als erstes tun? Ein Croissant essen. Auf den Eiffelturm klettern. Shoppen ohne Ende. Mit meinem Schatz durch die Stadt bummeln. Ein Café au lait trinken. Eine Pariserin küssen. Über die Champs-Élysées spazieren. Im Louvre die Zeit vergessen. Mit Air France fliegen Sie schon ab 49 Euro One-Way nach Paris. Das sind unsere neuen Mini-Preise für große Entdeckungen. Alle Details finden Sie auf airfrance.de. Achtung, Achtung! Das gibt's nur einmal. Das ist der größte Schlussverkauf des Jahres. Jetzt ganz schnell in über 250 Märkte und den Mediamarkt-Online-Shop, bevor alles weg ist. Mediamarkt. Ich bin doch nicht blöd. Schneeflöckchen, Weißröckchen, wann kommst du geschneit? Du wohnst in den Wolken, dein Weg ist so weit. Tja, so schnell ist Winter. Seien Sie schneller. Jetzt 4 Winterreifen bei ATU kaufen und die Montage gibt's geschenkt. Genau wie die Einlagerung der Sommerreifen. Nur bis zum 5. Oktober und nur bei ATU. Kulthit und das Beste von heute. Antenne Münster. Der Beste. Kiss me hard before you go. Summertime sadness. I just wanted you to know that baby, you're the best. I got my red dress on tonight, dancing in the dark in the pale moonlight. Done my hair up real big, beauty queen style. High heels off. Nothing scares Summertime, summertime sadness. Got that summertime, summertime sadness. Oh, oh, oh. Kiss me all before you go. Summertime sadness. I just wanted you to know that baby, I'm the best. I got that summertime, summertime sadness. Summertime, summertime sadness. Got that summertime, summertime sadness. Oh, oh, oh. Ist 18 Uhr. Antenne Münster. Nachrichten. NRW, Deutschland und die Welt. Der Tag in NRW. Mit Michael Bohm, guten Abend. In NRW lassen Steuersünder weiter kräftig die Kasse klingeln. Seit 2010 sind allein durch Selbstanzeigen rund 500 Millionen Euro eingenommen worden, heißt es vom NRW-Finanzministerium. Mit Geldbußen unter anderem für zwei Banken und Einnahmen aus der Auswertung von Steuer-CDs sind sogar rund 780 Millionen Euro eingenommen worden. Insgesamt haben sich in den zurückliegenden 3,5 Jahren rund 10.000 Steuersünder selbst angezeigt. Eine 24-jährige Theologiestudentin hat heute im Düsseldorfer Landgericht gestanden, ihren Stiefbruder umgebracht zu haben. Die geistig verwirrte junge Frau sagte, sie habe vor der Tat Stimmen gehört. Ihr droht jetzt die dauerhafte Einweisung in eine geschlossene Anstalt. Der 17-jährige Stiefbruder der Studentin war gerade auf dem Weg zur Schule, als er von der Angeklagten mit 12 Messerstichen getötet wurde. Er oder du hätten ihr vor der Tat Stimmen gesagt, Staatsanwalt Christoph Kumper. Sie hat angegeben, sie habe eine Verschwörung gegen sie wahrgenommen und sie sei also in der akuten Situation davon überzeugt gewesen, dass das Opfer ihr was zuleide tun wollte und sei also dann dieser Geschichte zuvorgekommen. Schulen rund um den Tatort hatten nach dem Gewaltverbrechen Alarm ausgelöst und die Schüler nicht nach Hause entlassen. Gefasst wurde die Angeklagte aber erst Stunden später nach einem Zeugenhinweis im 20 Kilometer entfernten Langenfeld. Marc Pesch, Düsseldorf. Der Energieversorger Enervi in Südwestfalen droht damit, alle seine Kraftwerke stillzulegen. Das Unternehmen ist Hauptversorger in der Region und hat die Stilllegung sogar schon der Bundesnetzagentur angekündigt. Die NRW-Reporter. Die Steinkohle-, Gas- und Dampfturbinenkraftwerke in den drei Städten Hagen, Herdecke und Werdohl lohnen sich nicht mehr. NRW rechnet mit 30 Millionen Euro Verlust im Jahr, Tendenz steigend. Denn durch die hohen Subventionen für Ökostrom ist der Strom aus Gas- oder Kohlekraftwerken auf dem Markt praktisch nicht zu verkaufen. Andererseits werden die Kraftwerke als Sicherheit gebraucht, damit die Stromversorgung nicht gefährdet ist, wenn Sonne und Wind nicht genug Energie liefern können. Jetzt haben Bundesnetzagentur und NRW wie ein Jahr lang Zeit, eine Lösung zu finden. Diese Frist ist gesetzlich festgelegt. Sarah Müller, Hagen. Nach den DFB-Pokalspielen in dieser Woche startet am Abend der 7. Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Zum Auftakt trifft der FC Augsburg auf Borussia Mönchengladbach. Die Gladbacher hoffen dabei auf den ersten Auswärtssieg in der laufenden Saison. So sehr die Gladbacher bei ihren bisherigen 3 Heimsiegen überzeugten, so sehr mussten sich die Fans der Fohlen die Haare raufen bei den Auftritten ihrer Mannschaft in der Fremde. Der FC Augsburg könnte heute ein ungemütlicher Gegner werden. Unter der Woche gab es einen 3:0 Pokalerfolg bei Preußen Münster und 4 der letzten 5 Pflichtspiele konnte der FCA gewinnen. Morgen Nachmittag greifen dann auch die anderen NRW-Clubs ins Ligageschehen ein. Dortmund empfängt Freiburg, Leverkusen trifft auf Hannover und Schalke muss nach Hoffenheim. Eiko Pate, Sportredaktion. Der Paketdienst der Post DHL entlässt in Euskirchen 130 von 320 Mitarbeitern. Das Unternehmen begründet das damit, dass dort der Vertrag mit dem einzigen Kunden Telekom Ende des Jahres ausläuft. DHL will jetzt einen anderen Standort für die Telekom suchen, um zumindest die übrigen Jobs zu sichern. Und wir gucken noch auf den Aktienmarkt. Börse aktuell. Der DAX geht ohne große Bewegung ins Wochenende. Er steht fast unverändert bei 8.654 Punkten. Der TecDAX legt leicht auf 1.085 Zähler zu. 1 Euro ist im Moment 1,3640 Dollar wert. Und das war der Tag in NRW mit Michael Bohm. Das Wetter. Es ist weiter trocken bei Werten um 18 Grad. Auch morgen sind nur wenige Wolken unterwegs und es wird dann bis zu 20 Grad warm. Am Sonntag ziehen dann dichte Wolken durch. Im Westen gibt es dann einzelnen Regen. NRW Verkehr. Die Staus ab 4 Kilometer Länge. A1 Münster-Osnabrück zwischen Münster-Nord und Greven 10 Kilometer. A1 Köln-Euskirchen zwischen Kreuz Köln-West und Gleuel 4 Kilometer. A3 Oberhausen-Arnheim zwischen Dienstlaken Süd und Hüngse 4 Kilometer. A3 Oberhausen-Köln zwischen Solingen und Kreuz Leverkusen 6 Kilometer nach einem Unfall. Die A43 Münster-Recklinghausen, Münster-Wuppertal zwischen Recklinghausen-Herten und Kreuz-Recklinghausen 6 Kilometer. Die A45 Gießen-Dortmund zwischen Hagen-Süd und Westhofener Kreuz 6 Kilometer. Und die A57 Köln-Krefeld zwischen Bovard und Krefeld-Zentrum 6 Kilometer Stau. Antenne Münster am Wochenende. Guten Abend, David Mannheim ist hier. Ich wünsche Ihnen einen schönen Start ins Wochenende. Bei Fußball-Großveranstaltungen, wie zum Beispiel Europa- und Weltmeisterschaft, so heißt es, da geht's in erster Linie ja mal um Fußball, aber auch immer mehr um Politik und vor allen Dingen auch im Vorfeld. Aktuelles Beispiel ist Katar. Seitdem klar ist, dass dort 2022 die WM ausgetragen wird, gibt's immer wieder Diskussionen über die große Hitze, mögliche Bestechungsversuche und jetzt gerade sterben massenweise Bauarbeiter auf den Baustellen der zukünftigen WM-Stadien. Die englische Zeitung The Guardian hat dazu jetzt einen Bericht veröffentlicht. Was da drin steht, das sagt uns gleich unsere Kollegin in London nach dem besten Mix mit Bonnie Tyler, Glasperlenspiel, die neue Single Grenzenlos. Und das hier sind Daft Punk mit Get Lucky. Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Träume sind für uns zu groß. Ich schwör dir, heute sind wir grenzenlos. unmöglich wieder möglich wird. Sich alles Schwere so leicht verliert. Mit Bass und Beat gehen wir laut auf die Dächer hoch hinaus. Wir sehen, wie die Sterne auf uns schauen. falling apart. Nothing I can say, a total eclipse of the heart. A total eclipse of the heart. A total eclipse of the heart. Mit Bonnie Tyler geht's rein ins Wochenende. Total Eclipse of My Heart. Viertel nach sechs haben wir es am Freitagabend. Die Fußball-WM 2022 in Katar kommt aus den Negativschlagzeilen einfach nicht mehr raus. Jetzt gibt's nicht nur Kritik wegen des Klimas in dem Wüstenstaat, sondern es gibt auch Berichte über zahlreiche Todesfälle, Zwangsarbeit und menschenunwürdige Bedingungen beim Bau der WM-Stadien und Hotels. Der englische Guardian schreibt, dass zwischen Juni und August insgesamt 44 nepalesische und indische Gastarbeiter auf den WM-Baustellen gestorben sind. Britta Düsen ist für uns in London. Was genau steht in diesem Bericht der britischen Tageszeitung The Guardian? Also Reporter des Guardian haben die furchtbaren Bedingungen enthüllt, unter denen Gastarbeiter in dem kleinen Wüstenstaat ja buchstäblich ausgebeutet werden. This glittering world is built by men who live in a very... Das Interview und Filmmaterial zeigt die klitzekleinen Räume, in denen mehr als 10 Arbeiter schlafen. Sie werden mit falschen Versprechungen nach Katar gelockt, dann werden ihnen die Pässe abgenommen, Gehalt wird über Monate nicht gezahlt und wenn sie nach einer Tagesschicht in Bruthitze von 50 Grad in ihre Baracke kommen, gibt es nur einen Eimer mit kaltem Wasser zum Waschen. Ja, wie geht's denn jetzt da weiter in Katar? Wird jetzt irgendwas gegen dieses Problem unternommen? Nächste Instanz ist jetzt zunächst eine Sitzung des FIFA-Rats in Zürich in der kommenden Woche. Die FIFA hat sich mit der Vergabe an Katar für den World Cup 22 verpflichtet, dass die Rechte von allen an den Baumaßnahmen beteiligten Arbeitern und Unternehmen respektiert werden. Die Vergabe an sich im Dezember 2010 hatte ja schon eine Kontroverse ausgelöst, weil einige Beobachter genau solche Komplikationen befürchteten, wie sie jetzt ans Licht gekommen sind. Wie gesagt, in Zürich sprechen die Funktionäre in der kommenden Woche, ob Boykott oder andere Strafmaßnahmen greifen werden. Eine Untersuchung der Bedingungen vor Ort ist jedenfalls schon jetzt angekündigt. Britta Düsen aus London über den neuesten Skandal beim Bau der WM-Stadien in Katar. Die britische Zeitung Guardian berichtet über zahlreiche Todesfälle, Zwangsarbeit und menschenunwürdige Bedingungen auf den Baustellen. Der FIFA-Rat hat zu diesem Thema jetzt nächste Woche in Zürich eine Sitzung einberufen. Was da rauskommt, das hören Sie natürlich hier bei uns. Antenne Münster. In the beginning, I never thought it would be you. Smiling in the photo booth, but we got closer. Yeah. So you were eating off my spoon. You're coming over, and we would talk all afternoon. Tonight we'll just get drunk, disturb the peace, burn your hands all over me, and then you bite your lip, whisper and say, we're going all the way. Tonight, take me to the other side. Sparks fly like the 4th of July. Just take me to the other side. I see that sexy look in your eyes, and I know we ain't friends anymore. If we walk down this road, we'll be lovers for sure. So tonight, kiss me like it's do or die, and take me to the other side. Ay, this could be perfect.

Vision is doomsday. You got to let it go. So you run, so you run. Pretend you don't see it, that we can live the lie. When you run, so you run. And we say you're amazing now that you're clean. Oh, you know the real ones are, cause you've seen. Stefan Feldhof, guten Abend. Das Wetter sonnig und trocken bei Temperaturen um 16 Grad. Trauerfeier für verstorbenen Tierpfleger im Alwetterzoo. Gelassenheit am FMO zur möglichen Konkurrenz aus Twente. In einer bewegenden Trauerfeier haben Familie, Freunde und auch Zoobesucher heute Nachmittag Abschied von Tierpfleger Martin Hammerstein genommen. Rund 200 Menschen waren in die Arena des Pferdemuseums in den Alwetterzoo gekommen. Unter anderem nahmen Mitglieder vom Zoo-Aufsichtsrat und Kollegen des Verstorbenen an der Trauerfeier teil. Die Arena war in warmes Licht gehüllt. Zoodirektor Jörg Adler sprach vor einer Leinwand, auf der ein Bild von einem Strand und dem Meer zu sehen war. Der Lieblingsort von Martin Hammerstein, wie Adler sagte. In seiner Rede sprach er den Angehörigen, vor allem der Mutter, sein Beileid aus. Zur Trauerfeier spielte eine Bläsergruppe. Martin Hammerstein war letzte Woche nach einem Angriff durch einen Tiger tödlich verletzt worden. Johanna Heidmann, Antenne Münster Nachrichten. Der geplante Regionalflughafen in Twente-Enschede hat heute für Gesprächsstoff gesorgt. Ein privater Großinvestor will den Flughafen in den nächsten Jahren aufbauen. Per Vertrag wurde besiegelt, dass er 60 Millionen Euro investieren will. Die aktuelle Entwicklung am möglichen Konkurrenzflughafen des FMO hat allerdings keinen Sturm der Entrüstung ausgelöst. FMO-Chef Gerd Stöver zweifelt noch daran, ob der Investor langfristig in einen Airport investieren werde, der dauerhaft weniger als 1 Million Passagiere pro Jahr befördern werde. Er konzentriert sich mehr auf die Entwicklung des eigenen Flughafens. Und da wurde heute bekannt, dass die Gesellschaft TUI im nächsten Sommer 30% mehr Flüge ab dem FMO ans Mittelmeer und zu den Kanarischen Inseln anbieten möchte. Anja Bruckner, Antenne Münster, Nachrichten. Münster kommt im Hinblick auf brennende Fahrzeuge nicht zur Ruhe. In der vergangenen Nacht standen schon wieder 2 Autos in Flammen, diesmal im Bereich der Grevener Straße. Die Polizei setzte sogar einen Hubschrauber ein, jedoch ohne Erfolg. Seit März hält die Serie der Brandstiftungen an. Seitdem haben 27 Autos und 2 Motorräder gebrannt. Vor einer Woche wurde sogar Müll in 2 Hauseingängen angezündet. Bisher gibt es noch keine konkrete Spur zu dem oder den Tätern. In einer halben Stunde beginnt das 8. Münsteraner Oktoberfest, präsentiert von Antenne Münster. Oberbürgermeister Markus Lewe wird den traditionellen Fassanstich vornehmen. Das Event findet zum 2. Mal am Albersloher Weg hinter dem Jofel statt. Bis zum 12. Oktober sorgen Livebands für die richtige Stimmung auf dem Münsteraner Oktoberfest. Die Tische sind restlos ausverkauft. Wer am Wochenende nicht unbedingt sitzen will, kann an der Abendkasse Karten für 10 Euro kaufen. Nachrichten für Münster, immer zur halben Stunde. Das Antenne Münster Wetter. Es ist sonnig und trocken. Ideales Wetter für den Auftakt des Oktoberfestes. Bis in die nächste Woche hinein soll es schön bleiben. Morgen bekommen wir Temperaturen bis 17, am Sonntag bis 18 Grad. Aktuell haben wir 15 Grad in Gremmendorf und in Nienberge. Der Antenne Münster Verkehr. Wir bringen Sie zuverlässig an Ihr Ziel. A1 Osnabrück Richtung Münster zwischen Greven und Münster Nord. Unfall 10 Kilometer Stau. Dort ist der linke Fahrstreifen blockiert. Die neuesten Blitzer nur bei Antenne Münster. Geblitzt wird auf der Warendorfer Straße auswärts Höhe Gartencenter Handorf. Wenn Sie noch was sehen, rufen Sie an unter der 28 95 40. Vielen Dank dafür. Thank you.

Da lässt man den Schweden einmal in den Wilden Westen und dann kommt das dabei raus. Die neue Single von Avicii war das, Hey Brother. Ganz neu bei uns. Wird bestimmt jetzt am Wochenende auch des Öfteren gespielt. Zum Beispiel auf Reitturnieren, Tanzflächen und vielleicht auch auf dem Oktoberfest. Die größte Bierbörse der Welt läuft ja gerade. Und ich habe mal geguckt, 9,40 Euro kostet aktuell ein Liter Bier auf den Wiesen. Finde ich persönlich ganz schön teuer. Und die meisten trinken ja auch nicht nur eine Maß. Ein 61-jähriger Mann aus Texas hat da wesentlich günstiger. Er ist quasi dauerbetrunken, auch wenn er gar keinen Alkohol getrunken hat. Grund: in seinem Magen findet der gleiche Gärungsprozess statt wie beim Bierbrauen. Mediziner sprechen da vom Eigenbrauer-Syndrom. Tina Eck in den USA. Ohne jetzt wirklich allzu medizinisch zu werden. Wie kommt es denn, dass der Texaner ständig betrunken ist, ohne Alkohol zu trinken? Tja, da passierte was in seinem Magen-Darm-Trakt, das fast so abläuft wie eine Mini-Brauerei. Die Ärzte fanden die Spuren eines Hefepilzes und machten einen Test. Sie schlossen den Mann 24 Stunden lang ein, um auszuschließen, dass er nicht vielleicht doch ein heimlicher Trunkenbold ist. Die Ärzte gaben ihm dann Kohlenhydrate zu essen, also Brot, Nudeln und Reis. Und dabei kam raus, immer wenn dieser 61-Jährige Kohlenhydrate in Zucker umwandelte, wurde er betrunken. Dieser Hefepilz ernährt sich von Zucker und produziert in einem Gärungsprozess Kohlendioxid und Alkohol. Genau also, was beim Bierbrauen passiert. Also eine eigene Brauerei im Körper hört sich erstmal lustig und auch ein bisschen praktisch an das Ganze. Aber für den Mann ist das Ganze nicht so wirklich lustig, ne? Gott, ja, für den Mann war es die Hölle. Ihm hat ja niemand geglaubt. Immer wieder war er betüdelt, betrunken oder sogar halb bewusstlos. Freunde und Familie suchten nach versteckten Flaschen. Nachbarn fingen an zu tuscheln. Es war die Hölle. Erst als der Rentner vor 4 Jahren mit 3,7 Promille torkelnd von Verwandten in die Notaufnahme gebracht wurde, fingen die Ärzte an, ihn zu untersuchen. Aber alle waren immer noch misstrauisch. Unfassbar. Kommt denn dieses Syndrom öfter vor oder ist das jetzt eine Ausnahme? Es gibt nur ganz wenige Fälle weltweit. Diese Eigenbraukrankheit hat noch nicht mal einen definierten medizinischen Namen. Es ist also leider oder Gott sei Dank extrem selten. Die Experten gehen jetzt davon aus, dass die Behandlung mit Antibiotika nach einer Fußoperation bei diesem Mann zu dem Hefepilz geführt hat. Dabei wurden offenbar die Bakterien im Verdauungstrakt angegriffen und der Pilz konnte sich stark machen und damit gingen die Probleme dann los. Der Mann muss jetzt streng Diät halten und Medikamente nehmen, um seine falsche Trunksucht im Zaum zu halten. Ein 61-jähriger Mann aus Texas ist quasi dauerbetrunken. In seinem Magen findet der gleiche Gärungsprozess statt wie beim Bierbrauen. Tina Eck mit den Infos zu dieser wirklich extrem seltenen Krankheit. Jetzt ein Kulthit aus den 80ern. Antenne Münster. Der beste Mix. We'll be right back.